Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Auf Golgathas Hügel, da litt er für dich, als er für die Sünde am Kreuze erblich. Als er für die Sünde am Kreuze erblich. So komm doch, o Seele, komm her zu dem Herrn und klag deine Sünden, er hilft ja so gern. Und klag deine Sünden, er hilft ja so gern. Wenngleich deine Sünden so rot sind wie Blut, es machen die Wunden des Heilands sie gut. Es machen die Wunden des Heilands sie gut. Und wenn du belastet durch Sorgen und Schmerz, leg alles dem liebenden Heiland ans Herz. Leg alles dem liebenden Heiland ans Herz. Erleichtert die Schmerzen, hilft tragen die Not. Er führet dich freundlich und sanft bis zum Tod. Er führet dich freundlich und sanft bis zum Tod.